so fühlen sich Leichen. Mein Tunnelblick, er will nicht weichen. Das Exkrement am Kesselrand. Selbst wir fliehen niemands Land. Ein halbes Bier mit Kippenstummeln. Mein Hirn versucht, mir was zu sagen. Doch alles ist wie weggeblasen. Ja, ich will ein Antifa, Belegger seiner Form nach Jagd, schließlich will er.